Ja, ich werde euch heute das Projekt meiner Doktorarbeit vorstellen. Der Titel dieser Arbeit lautet Intersektionale Identitäten, der Einfluss von Poverty Class Sozialisation auf das Selbstkonzept von Frauen. Das erzähle ich, weil es irgendwie mal so ein bisschen einen Eindruck kriegt, worum es geht. Und ich werde euch jetzt noch mal kurz einfach so zwei, drei Sätze zu mir sagen und dann auf den Vortrag und auf den Aufbau und so eingehen. Genau, also mein Name ist Fiona und ich habe hier auch an der FU studiert, Psychologie studiert und habe jetzt letztes Jahr im August mein Diplom gemacht hier und war auch in dem letzten so kritisch-psychologischen, also in dem letzten Diplomstudiengang, habe auch ganz viel kritische Psychologie studiert. Ich habe dann meine Diplomarbeit geschrieben bei Morus zum Verhältnis von Feminismus und Psychologie im Allgemeinen. Und bin so ein bisschen, also fand das ganz spannend damals, und bin aber so ein bisschen irgendwie an Grenzen geraten, weil ich gedacht habe, irgendwie so der Feminismus, mit dem ich so konfrontiert bin, das ist eigentlich doch, meint das, also spricht sozusagen von den Interessen von Frauen, aber im Endeffekt sind das doch ganz oft weiße Frauen aus der Mittelschicht sozusagen, die da, über die da gesprochen wird und die da auch sprechen. Und auch eine ganz bestimmte Form von Weiblichkeit und auch eine bestimmte Form von, ja, von Problemen, die da angesprochen werden. Und irgendwie hat mir das nicht gereicht, um irgendwie weiter damit zu arbeiten. Das war sozusagen die Ausgangslage. Zu der Dissertation vielleicht auch nochmal so zu dem Stand, auf dem ich bin. Also ich mache gerade so Literaturrecherche. Also ich lese mich gerade in das Thema ein im Prinzip. Und deswegen die Dissertation ist nicht geschrieben. Und deswegen war eigentlich der Plan heute so ein bisschen euch eher einen theoretischen Überblick zu verschaffen, was gibt es eigentlich und für das Thema einfach zu sensibilisieren oder Interesse dafür zu wecken. Und da stand ich so ein bisschen vor der Frage, ob ich euch jetzt eher so zu meiner DIS tatsächlich was erzähle, wie ich die aufbaue, was ich mache, wie ich das methodisch umsetze und so, oder ob ich eher auf das Thema eingehe, also auf die Verknüpfung irgendwie von Weiblichkeit und Klasse und irgendwie auch für die psychologische Bedeutung dessen. Und ich habe mich jetzt erstmal für Zweiteres entschieden, also so, dass ich euch sozusagen ein bisschen in die Theorie halt einführe und einfach hoffe, dass es auf Interesse stößt. Ansonsten, wenn es Nachfragen gibt, können total gerne gestellt werden. Inhaltliche Nachfragen und Diskussionsbeiträge können wir halt mal gucken, ob wir die jetzt hier im Vortrag sozusagen klären oder ob wir die nach hinten verschieben. Genau, so. Dann würde ich jetzt anfangen. Also im Prinzip gibt es drei zentrale Gedanken, die ich vermitteln will und also auf die ich vertiefend eingehen werde. Und die werde ich jetzt nochmal vorstellen und das ist auch gleichzeitig der Aufbau des Vortrags. Also im ersten Punkt geht es sozusagen um Klassismus und darum, also was ist Klassismus eigentlich? Und vor allen Dingen geht es mir aber auch darum, dass das also weitaus mehr ist, als die reine ökonomische Ausbeutung der Working Class oder der ArbeiterInnenklasse. Das ist auch eine Diskriminierungsform, die sich nicht nur auf struktureller Ebene bewegt, sondern auch auf institutioneller und auch auf individueller Ebene. Der zweite Punkt ist, dass da werde ich eingehen auf den Zusammenhang zwischen dem Materiellen und dem Psychischen und das also auf den Punkt, dass sozusagen Erleben und Verhalten auch immer Ausdruck ist der jeweiligen Lebensbedingungen und nicht nur was rein Innerliches. Der dritte Punkt ist, dass ich denke, dass Geschlecht eben nicht unabhängig gedacht und verstanden werden kann von anderen sozialen Kategorien. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Class, sondern irgendwie auch auf Race, auf so Fragen von irgendwie gesund, krank und so weiter und so fort. Aber ich werde mich jetzt in dem Vortrag selber nur auf den Zusammenhang von Geschlecht und Klasse konzentrieren, beziehungsweise ja von Weiblichkeit und Poverty Class. Das ist sozusagen der Punkt, in dem es auch um Intersektionalität geht. Genau, also die Frage, warum sich meine Promotion dreht, ist halt die Verschränkung von weiblicher und von Poverty-Class-Sozialisation und die Bedeutung halt einer solchen Sozialisation für das Selbstkonzept im Erwachsenenalter. Das ganze Projekt ist partizipativ angelegt, das heißt, also mir geht es eigentlich nicht so darum, irgendwie eine bestimmte Zielgruppe zu beforschen und dann Aussagen über die zu treffen, sondern Forschungsteilnehmerinnen zu finden, die selber ein Interesse daran haben, also sich mit ihrer eigenen Sozialisation auseinanderzusetzen und was die Sozialisation als ja Poverty-Class-Frau mit dem heutigen Selbst zu tun hat. Gut, ach so, ja, was ich ganz vergessen habe, sind zwei Sachen, die ich gerne einfach rumgehen würde. Für die Leute, die es irgendwie interessiert. Das ist einmal, ich gebe das jetzt mal rum, das ist einmal eine Literaturliste, einfach irgendwie, weil ich mich ein bisschen auf Literatur beziehe und wer das spannend findet oder keine Ahnung was. Und die Bücher, die gebe ich einfach später mal rum. Also das sind so ein bisschen, oder gebe ich die jetzt? Ach ja, ich gebe die jetzt schon mal rum. Da könnt ihr ein bisschen gucken, worum es geht. Ja. Nee, aber, gerne. Was ist da dann ein großer Unterschied, ob du Menschen suchst, die du beforschen möchtest oder die selbst das haben, sich mit ihrer Sozialisation zu beschäftigen? Also ist das ein Unterschied, wie du suchst, wie du die ansprichst oder was du dann, also was ihr dann zusammen macht? Ja, es ist, glaube ich, auch der kritischen Psychologie entnommen, so ein bisschen eine Haltung zur Forschung. Und das ist, also die kritische Psychologie sagt sozusagen, man will nicht das Subjekt beforschen, sondern die Welt, wie das Subjekt sie erlebt. Und das ist, also ich will nicht mein Forschungsinteresse sozusagen irgendwie Leuten aufdrücken, sondern eigentlich eher gucken, dass wir gemeinsam was beforschen, sozusagen, also mit den Frauen auch gemeinsam was beforschen. Und das ist im Prinzip eine Offenlegung des eigenen Forschungsinteresses. Hey, es geht da und da und darum. So, und hast du irgendwie Lust mitzumachen? Und genau, dass ich vielleicht auch irgendwie meine Thesen und meine Gedanken irgendwie schon vorher offenlege. Und dadurch irgendwie teilnehmende Forschung halt zu machen. Ein Gedanke dahinter ist auch so ein bisschen die Hierarchie. Also ich glaube, man kann sie nie ganz auflösen, aber sie auf jeden Fall irgendwie zu verringern zwischen halt Forscherinnen und Forschungsteilnehmerinnen. Genau, also dann nochmal also zu der Frage nach Klassismus. Also ich glaube, das kann man kann sich irgendwie nicht mit Klassismus beschäftigen, ohne irgendwie an Bourdieu vorbeizukommen. Das ist ein französischer Soziologe. Ich denke, also viele werden ihn wahrscheinlich auch kennen. Und ich beziehe mich ganz viel auf ihn, weil er meiner Meinung nach also einer der wenigen ist, der eigentlich mit unheimlich viel Feingefühl sieht und beschreibt, wie Klassendiskriminierung in unserer Gesellschaft eigentlich funktioniert. Und das habe ich auch rumgegeben, das Buch, also die feinen Unterschiede, das ist eigentlich so ein Klassiker. Das ist aus den 80ern, aber immer noch sehr, also wirklich sehr, sehr toll. Und also eine empirische Studie ist es auch. Was Bourdieu macht, ist, er fügt dem ökonomischen Kapital, also sozusagen der Finanzausstattung, noch das kulturelle und das soziale Kapital zu. Und das Symbolische, aber auf das Symbolische werde ich jetzt nicht eingehen, weil es führt zu weit weg. Und er sagt, also sozusagen Klasse ist nicht nur bestimmt durch das ökonomische Kapital, sondern eben halt auch vor allen Dingen durch dieses kulturelle, aber auch das soziale. Und das kulturelle Kapital ist halt vor allen Dingen Bildung und Bildungstitel, im Gegensatz zum Beispiel Selbststudium. Also erstens heißt das, dass sozusagen, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich Politikwissenschaften studiere und dann irgendwie ein Diplom habe in Politikwissenschaften, dann ist es kulturelles Kapital. Wenn ich ein Selbststudium mache und mir genau dieselbe Menge an Wissen aneigne, dann ist das nicht im selben Ausmaß kulturelles Kapital, weil ich kein Zertifikat habe, wo drauf steht, ne, das und das gemacht, die und die Prüfung abgelegt. Und das kann ich nicht so als Kapital in dieser Gesellschaft einsetzen. zweiter Punkt von kulturellem Kapital ist auch Wissen über Kunst. Wissen über Kunst und Kultur tatsächlich. Das soziale Kapital sind soziale Netzwerke, also das heißt vor allen Dingen Bekanntschaften zu Personen, die ihrerseits einflussreiche gesellschaftliche Positionen einnehmen und ja als Türöffner dienen können, um selber einflussreiche Positionen einzunehmen. Und das heißt, dass Bourdieu zum Beispiel, also mit Bourdieu ist klar, dass wenn ich zum Beispiel Hartz IV empfange, aber ein abgeschlossenes Studium habe, oder wenn ich Hartz IV empfange und einen Hauptschulabschluss habe, dann gehören wir nicht zur selben Klasse. Obwohl wir dieselbe Finanzausstattung haben, sind wir nicht dieselbe Klasse, weil wir einfach ein unterschiedliches kulturelles Kapital haben und die Wahrscheinlichkeit, welche Position wir einnehmen werden oder dass wir nochmal zurück in den Arbeitsmarkt gehen, das sind ganz unterschiedliche Geschichten. Genau, das heißt, er macht da andere Trennlinien auch nochmal auf, als jetzt zum Beispiel Marx im klassischen Sinne. Also, um eine einflussreiche Position zu übernehmen in dieser Gesellschaft oder einzunehmen, muss man halt über hohes kulturelles, ökonomisches und soziales Kapital verfügen. Und dann ist das so, hat man halt nicht nur die Macht, irgendwie gesellschaftliche Regeln zu beeinflussen und zu bestimmen oder halt andere Menschen auszubeuten, sondern, und das ist halt auch sehr wichtig bei Bourdieu, ist, dass er sagt, die obere Klasse hat die Macht zu definieren, was angemessen, was gut und was geschmackvoll ist. Und das ist, also genau, das ist halt total wichtig. Der gute Geschmack und das angemessene Verhalten sind halt etwas, was die obere Klasse sich vorbehält und auch sich vorbehält zu bestimmen. Im Umkehrschluss sagt halt auch Bourdieu, dass die Menschen aus der Working Class und dementsprechend auch aus der Poverty Class der Sinn für das Gute, für das Geschmackvolle und für das Besondere abgesprochen wird. Und was ihnen hingegen zugesprochen wird, ist halt das Populäre, das Vulgäre, das Grobe und das Notwendige. Genau, das ist das eine, so ein bisschen vielleicht so gesellschaftstheoretisch eher. Er hat aber noch ein anderes Konzept, was ziemlich interessant ist, und das ist der Habitus. Der Habitus ist für die Psychologie auch ganz interessant, weil er eigentlich so eine Scharnierfunktion bildet zwischen irgendwie ja, Lebensbedingungen und Erleben und Verhalten, meiner Meinung nach. Und er sagt halt, dass Menschen eigentlich einen Habitus aus, jeder Mensch bildet einen Habitus aus, und zwar seiner oder ihrer Sozialisation entsprechenden kapitalbedingten Möglichkeiten. Darauf gehe ich jetzt nochmal ein. Ich lese kurz eine Definition vor und dann werde ich die aber auch nochmal aufschlüsseln. Also Habitus bezeichnet, Zitat, die unterschiedlichen Wahrnehmungen, Praktiken, Bewertungen und Denkweisen, die mit den unterschiedlichen Kapitalausstattungen und den verschiedenen sozialen Positionen verbunden sind und ist, auch wieder Zitat, ein System generativer Schemata von Praxis, das auf systematische Weise die einer Klassenlage inhärenten Zwänge und Freiräume wiedergibt. Das heißt, erstens steht da drin, dass Wahrnehmungen, Praktiken, Bewertungen und Denkweisen damit verbunden sind, mit welchem Kapital wir ausgestattet sind und welche soziale Position wir einnehmen. Und zweitens, Habitus, Moment, ah ja, okay, Habitus und die an ihn gebundene soziale Praxis gibt also systematisch die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten einer bestimmten sozialen Klassenlage wieder. Habitus ist etwas, das vor allen Dingen in Kindheit und Jugend ausgebildet wird und auch was, was wir ganz, ganz schlecht wieder loswerden. Er ist zum Beispiel der Grund, warum wir uns oft in anderen sozialen Klassen, außer derer, in der wir aufgewachsen sind, nicht ganz wohlfühlen. Er ist veränderbar, aber schwer veränderbar. Und im Prinzip ist er halt ein Hindernis im sozialen Aufstieg. Und genau, dazu würde ich gerne ein kurzes Video zeigen. Das ist ein Musikvideo von einer Kölner Kabarettistin, von Caroline Kebekus. Das Video heißt Pussy Terror Und ich denke, dass man da eigentlich ganz gut sieht, dass man da eigentlich Sachen ganz gut sieht, die mit Habitus zu tun haben. Also die Sängerin und auch die Mädels, die da irgendwie mitspielen in dem Video, die verkörpern eigentlich einen Habitus, den wir zum Beispiel an der Universität, ich würde sagen, so gut wie nie sehen. Und ich glaube auch, dass man das eigentlich sehr gut erkennt, dass das irgendwie, dass das eine andere soziale Schicht oder eine andere soziale Klasse ist, die da dargestellt werden soll. Jetzt will ich nicht sagen, dass alle Frauen aus der Working- oder Poverty-Class so sind wie in dem Video, weil das ist ganz sicher nicht so. Das ist eher einfach, um ein Gefühl dafür zu haben, wie wirksam Habitus sein kann und was das ist sozusagen. Ich habe leider keine Boxen hier. Ich hoffe, man kann trotzdem zuhören. Also man kann das auch verstehen, was sie singt. So, jetzt kann ich das hier auch mal wieder ausmachen. Und auch den Beamer ausmachen. So, also falls es da noch Anmerkungen zu gibt, können wir auch noch mal kurz drüber reden, aber ansonsten eigentlich... Kannst du ausschalten? Bitte? Kannst du ausschalten? Ja, warte, ich mach mal kurz den Beamer aus. Jetzt spult er, was macht er jetzt? Ich habe noch einfach nochmal. Genau, wir waren bei Habitus, ja. Bei Bourdieu zum Beispiel, er spricht auch von einer Art Kulturschock, also. Und der wird bereits erlebt, zum Beispiel mit dem Eintritt in die Schule. Und zwar den Kinder aus der Working oder aus der Poverty Class erleben können, wenn sie eingeschult werden. Weil er sagt, dass die Schule eigentlich in ihren Werten und Normen sehr stark an der Mittelschicht orientiert ist. Das heißt so ein bisschen, die Idee ist sozusagen, das ist nicht deterministisch. Ne? Das muss man immer, also das muss man irgendwie verstehen, dass es nicht darum geht, dass alle Menschen aus der einen Klasse so sind und alle Menschen aus der anderen Klasse so sind, sondern dass es immer um Tendenzen gibt und darum, dass es kulturelle Praxen gibt und milieuabhängige Praxen. Also ich kann das jetzt nicht jedes Mal dazu betonen, aber das muss man immer sozusagen im Hinterkopf irgendwie laufen haben. Ne? Und er sagt, dass es also tendenziell halt so ist, dass so Kinder aus der Mittelschicht, wenn die irgendwie in die Schule kommen, die fühlen sich so ein bisschen wie ein Fisch im Wasser. Ne? Das ist so, das ist genau das, wie die das irgendwie kennen und irgendwie, genau, das ist sehr vertraut und bekannt. Während das oft bei Kindern aus der Working Class eigentlich ganz anders ist und dass wir mit dem Eintritt in die Schule sozusagen da ganz andere Probleme auftauchen können. Genau, das nennt Bourdieu zum Beispiel Kulturschock. Darüber hinaus sind ja Lehrerinnen meistens selber aus der Mittelschicht und reproduzieren auch Klassismus gegenüber Working-Class-Kindern. Zum Beispiel halt, indem sie sie aufgrund ihres Auftretens oder alleine schon ihres Namens oder ihrer Kleidung oder das Auftreten ihrer Eltern irgendwie für weniger intelligent halten oder ihnen halt schlechtere Noten geben oder was weiß ich. Da gibt es ja, es gibt eine ganz bekannte Studie, ich weiß nicht, ob die jemand von euch kennt, wo sie Kinder, die eigentlich dieselbe Leistung erbringen, denen geben sie andere Namen. Und zwar einmal Namen, die ganz typisch sind, so eher für so untere soziale Schichten und halt Namen, die ganz typisch sind, so für die Mittelklasse und für die obere Klasse. Und da sieht man, dass die Bewertung der Lehrer und Lehrerinnen dadurch beeinflusst wird. Was die Kids für Namen haben. Das ist eine ganz spannende Sache. Ne? Genau, also das heißt, Kinder sind auch in der Schule mit Klassismus konfrontiert, durch Lehrerinnen und Lehrer. Und es gibt auch noch eine weitere Studie von Schmader et al., ich weiß nicht, ob die hier auf der Literaturliste drauf ist, die auch feststellt, dass die Schule eigentlich, also für Kinder aus der Working Class, ein sehr selbstwertschädlicher Ort sein kann. Und zwar indem diese Kinder strukturell benachteiligt sind, aber diese Benachteiligung halt nicht auf ein gesellschaftliches Problem zurückführen können, wird sie als individuelle Versagenserfahrung erlebt. Und wenn man jetzt irgendwie das Ganze mit Selbstkonzept in Verbindung bringt, kann man zum Beispiel sowas wie Schulverweigerung auch als Ergebnis von Klassismus begreifen. Schulverweigerung kann nämlich eine Antwort sein, und zwar eine Antwort oder ein Schutz davor, eben diese ständigen, selbstwertschädlichen Erfahrungen in der Schule zu machen. Und dann, wenn man das so versteht, ist es eben auch kein Zufall, dass es vor allen Dingen Kinder und Jugendliche aus der Poverty und aus der Working Class sind, die diese Haltung zur Schule entwickeln. Das ist ganz ausführlich und ganz, ganz schön in diesem Buch beschrieben worden von Paul Willis, der... Und es ist eine Studie, wo er junge Männer auch aus der Working Class in England begleitet für, ich glaube, ein halbes Jahr oder so, die auch so eine Schulverweigerkultur haben. Und er beschreibt es eigentlich ganz, wie ich finde, eigentlich sehr, sehr feinfühlig und sehr gut. Also das Buch heißt Spaß am Widerstand. Das heißt, er unterstellt eigentlich diesen Jungs, dass sie auch Widerstand leisten gegenüber zum Beispiel den Autoritäten von Lehrern und Lehrerinnen, indem sie halt diese Haltung zur Schule haben. Sie haben eine Unzufriedenheit mit dem Bestehenden und sie lehnen sich auf. Aber gerade durch dieses Verhalten, gerade durch dieses Schulverweigerungsverhalten, reproduzieren sie eigentlich ihre soziale Klasse wieder. Weil sie dadurch, gerade dadurch eben auch nicht da rauskommen. Und das analysiert er eigentlich sehr schön, finde ich. Genau, diese ganze Situation spricht natürlich für einen mangelnden Klassendiskurs. Den gibt es eigentlich gesellschaftlich nicht. Viel, viel weniger als ein Diskurs über Rassismus oder über Sexismus. Dann gibt es noch eine weitere Untersuchung von Julie Betty, die habe ich auch herumgegeben, die junge Mädchen aus der Working- und Poverty-Class begleitet für ein Jahr lang, 16-Jährige. Und sie führt auch Gespräche halt mit diesen Mädels. Das sind Mädchen mit US-amerikanischem, also so weiße Mädchen und Mädchen mit einem mexikanischen Hintergrund, die sich selber als braun bezeichnen. Und sie stellt fest, dass in diesen Gesprächen nämlich die Mädchen ihre gesellschaftliche Geschlechterstellung und auch ihre schulische Situation teilweise durchaus auf so strukturellen Rassismus zurückführen können, aber nicht auf ihre soziale Klassenlage oder die Lage ihrer Eltern. Also das heißt, es fallen so Aussagen wie I'm brown, I don't have the same chances. Also das ist begreifbar für die Mädchen, dass sie irgendwie in dieser Gesellschaft nicht dieselben Chancen haben und wird auch so formuliert. Aussagen, die so eine Form von Begreifen in Bezug auf Klassenlage haben, finden sich nicht in der Art. Also sowas wie, keine Ahnung, my parents are poor, I don't have the same chances, oder keine Ahnung, sowas, ne? My parents are no academics, oder irgendwie sowas in der Richtung, das findet sich halt gar nicht. Was ich eigentlich in fast allen Studien finde und was auch ganz interessant ist, ist, dass eben klassistische Erfahrungen stärker individualisiert werden. Das heißt, auf das eigene Versagen zurückgeführt. Das bedeutet natürlich auch, dass sie besonders selbstwertschädlich sind und eher zu einer Vorstellung von sich selbst führen, die in Mängeln denkt. So, okay. Erstmal so ein bisschen einführend oder so, ja, genau. Ein Gefühl für so Klassismus und die Auswirkungen auch zu bekommen. Jetzt würde ich nochmal im nächsten Schritt die psychologische Ebene konkretisieren und auf das Selbstkonzept zu sprechen kommen und wie das zustande kommt. Und ja, warum ich auch denke, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Selbstkonzept, Klassenlage und Geschlecht. Genau, also warum das Psychische mit dem Materiellen zusammenhängt. Das Selbstkonzept, das ist etwas, was wir alle haben, und das ist das gesamte Wissen, was eine Person über sich selbst hat. Fähigkeiten, Eigenschaften, Wissen und Zugehörigkeit zu bestimmten Kategorien, also Geschlecht, Nationalität, Race und so weiter. Das Wissen um die eigene Biografie. Im Prinzip ist es alles, das gesamte Wissen, was ich über mich selbst habe. Diese einzelnen Anteile werden dann in Bezug zueinander gesetzt und somit zu einer Art Konzept über mich selbst. Und ähnlich wie jetzt Habitus entsteht auch das Selbstkonzept vor allen Dingen in Kindheit und Jugend. Und es entsteht vor allen Dingen in dieser Zeit über direkte und indirekte Merkmalszuschreibung. Deswegen ist auch Kindheit und Jugend besonders prägend für die Ausrichtung des Selbstkonzepts. Also ob das eher positive Vorstellungen von mir selbst entwickelt oder eher negativ. Kinder und Jugendliche sind natürlich so Merkmalszuschreibungen viel stärker ausgeliefert, da zum Beispiel sowas wie irgendwie das reflexive Bewusstsein weniger ausgeprägt ist, in dem Alter noch, und Fremdzuschreibungen schneller übernommen werden. Also das heißt, wenn mir jemand sagt, so du bist dumm oder du kannst es nicht oder aus dir wird nie was. Um dem Ganzen, also um das nicht zu übernehmen und nicht zu denken, das ist Wahrheit, muss ich natürlich irgendwie schon ein Konzept von mir selber haben, was ich dem entgegenstellen kann und sagen kann, nee. So, mein Papa hat aber gesagt, ich werde Bundeskanzlerin. Oder keine Ahnung. Also ich muss irgendwie schon eine andere Vorstellung haben. Und das haben gerade jüngere Kinder in der Regel noch nicht. Und sie sind sehr, deswegen sind sie sehr sensibel für so Merkmalszuschreibungen. Und jetzt muss man ja dazu sagen, dass so Merkmalszuschreibungen eben nicht immer nur tatsächliche Beschreibungen sind der Subjekte und dessen Verhalten, sondern halt auch ganz viel über so saliente Merkmale, hervorstechende Merkmale funktionieren. Das ist das, was ich gerade schon ein bisschen angeschnitten habe. Also es gibt sozusagen ein Merkmal, Geschlecht oder Hautfarbe, das dann assoziativ und viel auch auf der Ebene der Fantasie oder des Imaginären weitere Merkmale, Merkmalszuschreibungen hervorruft. Also das heißt, abhängig von der Hautfarbe einer Person werden unterschiedliche Merkmale zugeschrieben, abhängig von ihrem Geschlecht, ob sie gesund oder krank ist und so weiter und so fort. Das wird ja auch, ist ja jetzt nichts Neues, sage ich mal. Ne? Das heißt, also wenn ich eine Person als Frau oder Mann erkenne, die braucht gar nichts machen, habe ich schon eine andere Vorstellung davon, wie die sein könnte. Und da gibt es eigentlich eine ganz interessante Studie von Karaman und Knoblich aus dem Jahr 2001, glaube ich. Dabei geht es um stereotypes Wissen gegenüber jungen Männern mit türkischem Migrationshintergrund. Sie nennen das irgendwie stereotypes Wissen gegenüber jungen Türken, aber also soweit ich glaube, das sind eigentlich junge Deutsche mit einem türkischen Migrationshintergrund. Die Studie heißt Stechen statt Sprechen und eigentlich ist mit dem Titel schon das meiste gesagt. Also wenn man sich das durchliest, dann stellt sich heraus, dass irgendwie ein Großteil der Befragten der Meinung ist, dass eben junge Männer mit türkischem Migrationshintergrund eine sehr spezielle Form der Sexualität haben, bei der man nicht so viel spricht, scheinbar. Und das heißt halt, dass auch wenn mir eine Person entgegenkommt und ich dieses Vorurteil nicht reflektiere, dass ich das sozusagen denke, ja, also oder dass das aktiviert werden kann, diese Vorstellung. Und das ist das, was ich mit assoziativ meine, assoziativen Merkmalszuschreibungen, die sozusagen durch ein hervorstechendes Merkmal dann noch weitere hervorrufen. So, okay, damit wäre ich jetzt auch beim dritten Punkt angelangt. Also Geschlecht kann nicht unabhängig von anderen sozialen Kategorien gedacht und verstanden werden. Ich finde, das sieht man auch an dieser Studie gerade ganz gut, weil natürlich diese Form von Sexualität vor allen Dingen halt Männern mit türkischem Migrationshintergrund zugeschrieben wird und irgendwie nicht Frauen zum Beispiel. Ich interessiere mich ja nicht nur für Klassismus, sondern also speziell, wie Klassismus gegenüber Frauen aussieht. Welche gesellschaftlichen Zuschreibungen Frauen aus der Poverty Class erfahren und was diese Zuschreibungen für psychische Hinterlassenschaften bedeuten kann. Die Prämisse ist dabei, dass eben Frauen aus der Poverty Class von 2 oder von eben noch mehr Diskriminierungsformen betroffen sind, die irgendwie ineinander greifen. Also neben Sexismus sind sie auch von Klassismus betroffen und wahrscheinlich oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch irgendwie von Rassismus oder doch anderen Diskriminierungsformen. Das heißt, dass sie wahrscheinlich Diskriminierung erlebt haben, die sich sowohl vom Klassismus gegenüber Poverty-Class-Männern als auch vom Sexismus gegenüber bürgerlichen Frauen unterscheidet. Und dieser Gedanke, dass sozusagen die Kombination aus so zwei Differenzkategorien zu einer neuen Diskriminierungsform führen kann, das ist jetzt nicht von mir gekommen, sondern ist vor allen Dingen durch den Black Feminism schon ganz ausführlich theoretisiert und thematisiert worden. Und zwar haben also schwarze Feministinnen und Women of Color in den 70ern, also auch schon davor, aber in den 70ern wurde das vor allen Dingen zu einer Bewegung, schon sehr ausführlich darauf hingewiesen, dass eigentlich Race, Class, Gender, das war meistens diese Triade, untrennbar verbunden sind. Und also eine Kritik dadurch am weißen Mittelschichtsfeminismus formuliert. Also, dass es nicht die Erfahrungswelt der Frau gibt, ja. Dass die Lebensrealitäten von weißen und von schwarzen Frauen einfach vollkommen unterschiedlich sein können. Und dass es teilweise sogar so ist, dass es sich die Lebensrealität von einer schwarzen Frau stärker ähnelt mit der von einem schwarzen Mann als von einer weißen Frau. Und sie haben auch kritisiert, dass wenn man diese Erfahrungswelt vereinheitlicht als die Erfahrungen der Frau, dann macht man eben die Realitäten und die Belange von schwarzen Frauen dadurch unsichtbar. Gut, in den 90er Jahren kam für dieses Verständnis des Verwobenseins sozusagen verschiedener sozialer Macht- und Herrschaftskategorien der Begriff der Intersektionalität auf oder Intersectionality, der von Kimberly Crenshaw eingeführt wurde. Das ist eine schwarze Juristin und auch Wissenschaftlerin, die den Begriff eingeführt hat, um die Diskriminierungserfahrung schwarzer Frauen zu beschreiben. Und da gibt es eigentlich, ich weiß nicht, ob Leute diesen Text kennen, sie beschreibt vier Fälle, in denen schwarze Frauen geklagt haben und sich dabei auf den Diskriminierungsparagrafen irgendwie berufen haben. Und ich würde mal kurz auf einen eingehen, weil das ist eigentlich sehr schön verdeutlicht, auch die Absurdität dessen. Da gab es, die haben gegen einen Konzern geklagt, ich glaube es war General Motors, und zwar gab es Massenentlassungen dort. Und die haben alle schwarzen Frauen entlassen bei dieser Massenentlassung. Und die dann haben halt irgendwie so vier von diesen Frauen halt geklagt auf Diskriminierung, weil sie halt die ersten waren, die dort entlassen wurden. Und jetzt gibt es ein Antidiskriminierungsgesetz in den USA, zum Beispiel also gegen Rassismus und gegen Sexismus auch. Und der Richter hat dann aber die Klage abgelehnt, weil er meinte, Sexismus sei das nicht, weil die sind ja weiterhin weiße Frauen angestellt. Und Rassismus sei das auch nicht, weil es sind ja weiterhin schwarze Männer angestellt. Und dadurch konnten diese Frauen halt nicht auf Diskriminierung klagen. Und damit hat sich Kimberly Crenshaw halt beschäftigt und hat gesagt, es geht so nicht. Es gibt spezielle Diskriminierungsformen, wenn das zusammentrifft. Und hat dafür irgendwie diesen Begriff Intersectionality eingeführt. Katharina Weidenbach sagt dazu, das würde ich auch einfach nochmal vorlesen, um so ein bisschen Gefühl zu kriegen, was ist Intersektionalität. Intersektionalität ist ein Ansatz, in dem soziale Kategorien wie Gender, Ethnizität, Nation oder Klasse nicht isoliert voneinander konzeptualisiert werden können, sondern in ihren Verwobenheiten analysiert werden müssen, indem der Fokus auf das gleichzeitige Zusammenwirken von sozialen Ungleichheiten gelegt wird. Das heißt, intersektionale Forschung versteht soziale Kategorien wie halt Klassenlage, Geschlecht, Race und so weiter nicht als deskriptiv, sondern auch als soziale Differenzen, von denen politische und auch materielle Ungleichheiten und Stigmata ausgehen können. Intersektionale Forschung in der Psychologie gibt es im deutschsprachigen Raum eigentlich gar nicht. Gibt es aber in den USA. Vor allen Dingen sieht das Erleben und Verhalten der Subjekte als eingebettet in und beeinflusst durch diese Ungleichheiten. Und natürlich entsteht ja auch das Selbstkonzept und das Selbstwertgefühl innerhalb dieser Strukturen. So, okay, und dann würde ich jetzt noch mal ein bisschen auf so Literatur eingehen zur Verschränkung von Weiblichkeit und Klasse. Wobei ich sagen muss, das Forschungsfeld ist extrem überschaubar. Also, es ist jetzt nicht so endlos viel zu. Das meiste ist halt vor allen Dingen in den Kulturwissenschaften und in den Sozialwissenschaften angelegt und ethnografisch auch ganz viel. Gut, aber da komme ich gleich drauf zurück. Also die Fragen, die mich eigentlich interessieren oder interessiert haben bei der Literaturrecherche, ist so, wie sieht eigentlich das stereotype Wissen aus, das auf gesellschaftlicher Ebene über junge Frauen aus der Poverty Class existiert? Also ja, mit welchen Stereotypen sind sie konfrontiert in Kindheit und Jugend? Und dann aber dem entgegengesetzt, wie sehen denn die kulturellen Praxen in der Realität aus? Und wie ist eigentlich in diesem Zwischenspiel das Selbsterleben? Und da gibt es eine ganz gute Studie von Julie Betty, die nennt sich Women Without Class, ist auch hier rumgegangen. Und auch Angela McRobbie hat in dem Bereich ganz viel gemacht. Und die beide unterhalten sich halt, machen ethnografische Studien gemacht und haben sich mit Lehrerinnen und Jugendleiterinnen unterhalten und werden vor allen Dingen mit folgenden Eigenschaften konfrontiert, die den Mädchen zugeschrieben werden. Also unmotiviert und passiv, also so für nichts zu begeistern. Frühreif, das, also so unangemessen frühes Interesse am anderen Geschlecht. Sexuell aktiv, unangemessenes Zurschaustellen der eigenen Sexualität und ein häufiger Partnerinnenwechsel. Ich finde, hier übrigens zeigt sich auch ganz gut, was Bourdieu damit meint, dass den unteren Klassen der Sinn für das Gute, für das Angemessene und für das Geschmackvolle abgesprochen wird. Beide begleiten aber auch die Mädchen und unterhalten sich halt mit den Mädels und werden mit deren Lebensrealität konfrontiert. Und dabei entsteht eigentlich ein ganz anderes Bild. Also zum Beispiel das, was als unmotiviert oder passiv interpretiert wird, durch die Mittelschicht sozusagen, ist eigentlich ein, also sagt Betty, ist eigentlich ein Resultat aus Überforderungen. Also die Mädchen sind froh, wenn sie einfach mal in Ruhe gelassen werden, weil sie nämlich neben schulischen Anforderungen häufig auch noch einen großen Teil des Haushalts schmeißen müssen, auf kleine Geschwister aufpassen und teilweise einfach noch selber arbeiten. Und dass sie sich dann nicht irgendwie für Nachmittagsprojekte, künstlerische Nachmittagsprojekte begeistern lassen oder keine Ahnung was, das wird vor diesem Hintergrund verständlich. McRobbie sagt zum Beispiel auch, dass das Frühreife verständlich wird, wenn man versteht, dass diese Mädchen durch ihr Leben dazu gezwungen werden, schneller erwachsen zu werden. Also das ist einfach, die haben ganz oft auch nicht so eine lange und vor allen Dingen nicht so eine unbefangene Kindheit, sondern werden einfach in den Haushalt eingebunden, die Mutter geht arbeiten, teilweise sind die Mädels dann schon 8 oder 9, passen auf 2 Geschwister auf und es gibt kein Geld für irgendwie sowas wie Babysitter oder Babysitterin und dadurch entsteht halt auch ein Erwachsenwerden viel früher und ein Verantwortungsbewusstsein und dadurch kann halt auch einfach so eine Form von irgendwie Interesse an Partnerschaften früher entstehen. Genau, und dann nochmal, also diese Sache, ne, die Mädchen seien irgendwie besonders sexuell aktiv. Das kommt bei den Lehrerinnen vor allen Dingen durch die Wahl der Kleidung. Also die Kleidung der Mädchen ist oft enger, knapper, greller und sie sind stärker geschminkt. Was auch ein bisschen, also was damit zusammenhängt, auch in was für Läden geht man einkaufen und wie sieht die Kleidung dort aus und wie ist auch der Preis von so Kleidung. Aber das geht ein bisschen auch in die andere Richtung. Beide stellen fest, dass diese Mädchen gar nicht sexuell aktiver sind und dass es sich dabei um eine Zuschreibung von außen handelt. Und das Zweite ist, dass die gewählte Kleidung für die Mädchen auch eine Form von Klassenidentität ist. Und dass es auch eine aktive Abgrenzung gibt dadurch von den Mädchen aus der Mittelschicht. Dadurch aber, dass ein gesellschaftlicher Diskurs über Klasse fehlt, wird diese Inszenierung von Lehrerinnen und Jugendleiterinnen nicht als Klasseninszenierung gelesen, sondern als eine ganz bestimmte Form von Weiblichkeit und zwar als ja, besonders unmoralische. Diese ganze Vorstellung wird gesellschaftlich vervollständigt durch das Bild der alleinerziehenden Mutter. Das ist auch immer wieder... Also die alleinerziehende Mutter aus der Working Class sozusagen, das ist auch was, was immer wieder aufgetaucht ist. Und alleinerziehende Mütter aus der Working Class sind ganz besonders stark stigmatisierenden Diskursen ausgesetzt, was eben ihre Sexualmoral, aber auch ihre Intelligenz, ihre allgemeinen Fähigkeiten und ihren gesellschaftlichen Wert angeht. Okay. Dann gibt es zum Beispiel auch eine Medienanalyse von Beverly Skeks. Die habe ich jetzt gerade nicht dabei, aber das ist auch nur ein Artikel, die sich anschaut, wie sieht das eigentlich in Medien aus, die Kombination aus weiblich und poverty class und was für Worte werden dort benutzt. Und die stellt halt auch fest, dass es viel so um Assoziationen aus dem Bereich der Fantasie geht und dass es sich besonders um so Vorstellungen einer nicht vorhandenen Moral handelt. Also ich glaube, sie analysiert sowas wie die Sun oder so. Und da gibt es wirklich so Schlagzeilen, eine so ganz krasse, die ist irgendwie so female poor and alcoholic oder sowas. Also das sind dann wirklich dann so Schlagzeilen, die sozusagen immer mal wieder auf der Titelseite, ne, von so Zeitungen stehen. Von Beverly Skeggs gibt es halt auch noch eine weitere Studie, Formation of Class and Gender, in der sie der Frage nachgeht, ja, wie relevant eigentlich Klassenzugehörigkeit ist, um die Identitäten von Frauen zu verstehen. Und das ist relativ nah auch an meinem Thema, was sie da macht.